promises, never make promises, nothing they promise at all. Oh, when we fight, we fold. Oh, when we fight, we fold. We fight, we fold. Never make promises, never make promises, nothing they promise at all. Oh, never make promises, never make promises. Ende eines weitgehend unsäglichen Jahres haben wir unser Heimstudio wieder aufgebaut und stellen Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Songs vor, die uns ganz persönlich durch die letzten 12 Monate getragen haben, ohne eben den Verstand zu verlieren. Beginnen wollen wir mit der Leipziger Außenstelle, die wir hiermit grüßen, und der, das ist sicherlich keine Überraschung, Antilopengang. Bis die Traumtänzer aufhören, Pirouetten zu drehen. Bis den schönen Malern endlich ihre Farbe ausgeht. Bis die Gläubigen zweifeln, bis die Schwätzer verstummen. Gibt es keinen einzigen konstruktiven Vorschlag von uns. Bis die Traumtänzer aufhören, Pirouetten zu drehen. Bis den schönen Malern endlich ihre Farbe ausgeht. Bis die Gläubigen zweifeln, bis die Schwätzer verstummen. Machen wir Kunst nur für uns, denn ihr seid dumm. Schluss mit eurer Schönmalerei, mit eurer Traumtänzerei. Alles glitzert so verlockend hinter der Schaufensterscheibe. Doch ich verbreite Bad Vibes, sing Lieder über den Tod, als wäre ich eine einzige Endzeit-Stimmungskanone. Fickt eure Positivität, Pseudoprogressivität, eure ständigen Verschlimmbesserungen des Systems. Ihr seid doch nicht zu retten, es gibt nichts zu retten. Es ist wie ein Ozean an Beten und Hoffen, dass die Wogen sich glätten. Aber nein, ihr seid nicht mehr, auch wenn ihr schreit, ihr wärt so. Nein, ein Feind wird auch kein Freund, wenn ein Feind zerstört. Und nein, ich formuliere keine konstruktive Kritik, bevor ich mit euch rede, ziehe ich mich lieber zurück. Fick die Uni mehr denn je und die Bücher, die ihr lest. Über die Idee, die Perspektive macht es schon okay. Nein, es ist nicht okay, nein, es ist nicht besser denn je. Ihr Traumtänzer habt keinen Bezug zur Realität. Bis die Traumtänzer aufhören, Pirouetten zu drehen. Bis den schönen Malern endlich ihre Farbe ausgeht. Bis die Gläubigen zweifeln, bis die Schwätzer verstummen. Gibt es keinen einzigen konstruktiven Vorschlag von uns. Bis die Traumtänzer aufhören, Pirouetten zu drehen. Bis den schönen Malern endlich ihre Farbe ausgeht. Bis die Gläubigen zweifeln, bis die Schwätzer verstummen. Machen wir Kunst nur für uns, denn ihr seid dumm. Nichts soll repariert werden, alles muss kaputt sein. Alles soll dunkel sein, es gibt keine Kunstfreiheit. Die dummen Sauberdeutschen drohen damit aufzuräumen. Jede Utopie ist tot, jeder Traum ist ausgeträumt. Nein, ich will keinen missionieren. Mit den Husos in den Drukus nicht bereit zu diskutieren. Ihr seid so engagiert, ich plane alles hinzuwerfen. Doch vorher mache ich aus dem Sommer noch ein Wintermärchen. Diese Grinsebärchen finden mich zu negativ. Sie sagen, wird schon schief gehen und dann geht es schief. Ja, dann wundern sie sich, weil am Ende des Tunnels kein Licht, sondern Dunkelheit ist. Bis die Traumtänzer aufhören, Pirouetten zu drehen. Bis den schönen Malern endlich ihre Farbe ausgeht. Bis die Gläubigen zweifeln, bis die Schwätzer verstummen. Gibt es keinen einzigen konstruktiven Vorschlag von uns. Bis die Traumtänzer aufhören, Pirouetten zu drehen. Bis den schönen Malern endlich ihre Farbe ausgeht. Bis die Gläubigen zweifeln, bis die Schwätzer verstummen. Machen wir Kunst nur für uns, denn ihr seid dumm. Ich seh keinen Grund für Optimismus. Ich seh nur Vernichtung, ich seh nur Faschismus. Ich hör sie sagen, warte, alles wird gut. Aber das heißt im Klartext, gar nichts ist gut. Ich lach mich tot, doch angebracht wäre ein Beinkrampf. Es gibt keine Befreiung, sie ist sowas von gescheitert. Doch ihr macht weiter so, als gäbe es was zu holen. Und dann redet ihr euch ein, dass das Leben sich so lohnt. Ich seh nur Negation als die legitime Haltung an. Alles andere ist Karneval und Ballermann. Ich zieh mich zurück auf die Position des Kritikers. Ich weiß, dass alles falsch ist, aber nicht, wie man es richtig macht. Ist mir auch im Grunde längst egal, als Entertainer will ich nur, dass meine Kunden mich bezahlen. Es läuft doch immer gleich, es brennt die Wohnung, dann das Haus. Am Ende brennen Menschen, dann ist es aus. Traumtänzer und Schönmaler von der Antilopengang. Was mein favorisiertes Stück in diesem Jahr gewesen ist, das ist von Christy Nichols. Christy Nichols ist eine deutsch-britische Schauspielerin und hat in diversen Serien und Filmen mitgespielt. Sie war aber auch Teil des Duos Prada-Meinhof und hat unter anderem auch mit der Frittenbude zusammen eine Single aufgenommen. Dieses Lied ist, ja, also das spricht mir sowas von aus dem Herzen. Christy Nichols mit 7,04 Euro. Ja, ich würde sagen, das ist der Song, den Tokotronic gerne geschrieben hätte, aber das nicht hingekriegt hat. Was wäre dein Song des Jahres 24? Ja, die Aufgabe ist ja die, dass wir die Songs raussuchen, die uns durch dieses teilweise echt schreckliche Jahr rübergerettet haben. Das erste in einer sehr langen Liste ist White Horses von Low, einem Duo, zumindest auf dieser Platte, aus Minnesota. Ist die das erste Lied auf der letzten Platte namens Hey What von 2021. Denn Mimi Parker, eine der zwei aus dem Duo, ist leider 2022 verstorben. Und für mich ist dieses Lied eine perfekte Mischung aus Zerstörung und Schönheit. Ja, einer meiner Songs des Jahres ist tatsächlich eine Coverversion von einer Band namens Tränen und die haben einen mir sehr am Herzen liegenden alten Deutschpunk-Klassiker, mittlerweile alten Deutschpunk-Klassiker von Chaos Z, nämlich Duell der Letzten, gecovert. Das ist eine tolle Band und manchmal ist es ja einfach schön, Sachen zu hören aus Zeiten, in denen zwar auch gar nichts besser war, es war eigentlich genauso beschissen wie jetzt, aber es kam einem vielleicht im Nachgang besser vor oder so, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall toller Song und toll, wenn jemand zeitgemäß so einen ollen Schinken rauspackt. Und, Fun Fact, also die Sängerin Gwendolin, die hat diesen Otto da von Kraftklub angeschrieben und hat den angeschissen, weil der nicht ihren Namen richtig aussprechen konnte. Ich wahrscheinlich auch nicht. Egal, auf jeden Fall hat die den da angemeckert und dann haben die beschlossen, zusammen Musik zu machen und dann hat sie gesagt so, hey, sie wollte immer schon Chaos Z covern und er hatte keine Ahnung, wer Chaos Z ist. Das disqualifiziert natürlich Kraftklub. So schön, der Schluss. Du würdest aber auch mit ihr Musik machen, wenn du ihren Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen hast, oder? Nee, weil dann ersetzt meine Band mich. Okay. Deswegen ziehe ich davon ab. Die ist viel zu gut. Die kann viel zu viel. Ja. Jetzt kommen welche, die auch viel können. Nämlich der zweite Song, der mich durch 24 getragen hat, kommt von einer Female-Hardcore-Band aus Ankara, die nach eigenem Bekunden Kaltak-Core machen. Übersetzt heißt es so viel wie Bitch-Core. Und das ist Emasculateur. Wer wissen will, was der Name bedeutet, der guckt einfach mal bei Google. Das ist ein relativ beeindruckendes Entmannungswerkzeug aus dem Mittelalter. Der Song heißt Orospu, oh Gott, das ist schwer auszusprechen. Ich kann aber links auch kein Türkisch. Orospu Erdan. Schöner Emasculateur, genau. Orospur Erhan, ich will das jetzt nicht übersetzen, aber auch das kann man sich ja durch einen Google-Übersetzer jagen lassen und dann wird man feststellen, was Erhan für ein Arschloch ist. Das ist wahr. Ja, ich denke, in der 17-Grad-Redaktion haben wir sehr unterschiedliche Coping-Mechanisms, um mit diesem Jahr umzugehen. Meiner ist, ich brauche manchmal was Aufbauenderes. Das mache ich dann laut und tanze dann nicht aggressiv, sondern versuche mich quasi fröhlich irgendwie durchs Zimmer zu tanzen oder sowas in der Richtung. Und das Lied, das ich ausgewählt habe, ist Shake It Out von Florence and the Machine. Darin heißt es unter anderem, it's hard to dance with the devil on your back. Manchmal muss man ihn abschütteln und bei dem Lied schaffe ich's. Da bin ich ja mal gespannt. I'd like to keep my shoes drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging that horse around. All of his questions such a tonight I'm gonna bury that horse in the ground. 'Cause I like Ja, nächster Song kommt wieder von mir, ist von einer Freiburger Oi-Band. Also Kontrastprogramm. Gibt es schon länger, ja genau. Kontrastprogramm zu deinem Hippie-Gesäusel von eben. Gibt es jetzt die Gewohnheitstrinker aus Freiburg mit ihrem neuen Song und der heißt programmatisch Schlägerei, genau wie ihre neue Platte. Und ich bin ein ganz großer Fan. Als nächstes wäre ja dann ich dran mit den Eels. Und zwar habe ich mir rausgesucht Novocain for the Soul. Und zwar deswegen nicht, weil ich bin schon drauf angesprochen worden, warum ich mit so einer ollen Kamelle komme. Aber es ist einfach so, dass es mir jedes Mal den Tag rettet, wenn ich es mir anhöre. Jahr um Jahr. Go for it. Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die. And his lawyer are coming back. me something to fill the hole before I sputter out. Also einen Satz wollte ich noch sagen, und zwar Grüße gehen raus an Jan Achmed. Dem verdanke ich das Lied. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an Jan Achmed. Ich weiß nicht, wem ich dieses Lied verdanke. Ich habe es mir aber aufgeschrieben, warum ich es ausgewählt habe. Weil es nämlich die Unruhe des Kapitalismus wiedergibt. Weil es mal futuristisch war und vielleicht auch noch ist. Und weil es, ohne schwurbelig zu sein, die Pandemie antizipiert hat. Und zwar ist das International Jet Set von den Specials. Music. Have a good flight. Anders als manches des bisher Gehörten spiele ich eine unironische Beschreibung der Verhältnisse im liberalen Kapitalismus. 30 Jahre alt. Mit der popmusikalisch üblichen ganz einfachen Antwort. Vernünftiger und sympathischer als die Menschenfeindlichkeit, der Ausländerhass, die Bereitschaft zur Gewalt, die heute alles lösen soll. Only love is the answer. Answers for eternity. Mancher zieht jeden übern Tisch und erfreut sich, wenn der andere anbeißt, wenn er ihn anscheißt und wenn der dann reinfällt und sein Geld verliert, weil der nicht schlau ist und er eine Sau ist und ganz hart ist, weil jeder immer ihm gesagt hat, dass das so smart ist, wenn er nicht aufgibt und nochmal drauf tritt, selbst wenn der andere schon am Boden liegt. Ich sag, der spinnt doch, glaube kein Wort, was die Schwachköpfe reden. Keiner kriegt mehr als er gibt. Glaube kein Wort, was die Lautsprecher. Das war mein Beitrag zu der Frage, welche Musik hat mich durchs Jahr gebracht, ist von Stefan Remmler. Und jetzt darf ich wieder weitermachen mit einem Lied, das mich immer wieder durch irgendwelche Jahre oder Tage bringt. Das taucht immer so alle paar, weiß ich nicht, Monate auf. Es ist ziemlich Tralala-mäßig, um ehrlich zu sein. Aber der Text ist natürlich ganz anders. Und es ist so eine Mischung aus Ironie und lustigem Gesang von einer Band, die ich ganz wunderbar finde, weil sie es ganz oft gemacht haben, auch mit der Nachfolgeband. Aber wir haben jetzt die erste Band, nämlich die House Martins mit dem Lied Bow Down. So, schön. Das interne Voting hat jetzt nochmal ergeben, dass wir Leipzig eine weitere Stimme geben werden. Und zwar mit Kotzreiz, nüchtern unerträglich. Auf der Straße eure Scherben sehe, frag ich mich, was bei euch nicht stimmt. Immer wenn ich nüchtern bin, denk ich zu viel nach. Und wenn ich dann besoffen bin, wird mir wieder klar, dass die Welt keinen Sinn ergibt. Trotzdem bin ich da, nüchtern unerträglich, besoffen, schalala. Finanzamt sehe, frag ich mich, was bei mir nicht stimmt. Wenn ich abends in der Zeitung lese, Menschen sterben täglich auf hoher See, frag ich mich, was mit uns nicht stimmt. Immer wenn ich nüchtern bin, denk ich zu viel nach. Und wenn ich dann besoffen bin, wird mir wieder klar, dass die Welt keinen Sinn ergibt. Trotzdem bin ich So, und dann für den Abschluss darf ich nochmal. Und zwar, ich war 2018 mit meinem Bruder auf einem ganz großartigen Konzert und seitdem höre ich die Dame rauf und runter. Immer wenn ich meinen Plattenspieler aktiviere, am Wochenende. Gai Su Akyol, die Scheibe ist 2018 rausgekommen. Ich war auf dem Konzert im Mai 2019. Naja, tatsächlich, ich musste es nachgucken, also es war jetzt nicht so aus dem Kopf, aber sie ist, kommt aus der Türkei, ist aktiv in der LGBTQ-Community, hat einen Vater, der Maler ist, also so Künstler-Ecke irgendwie und ja, wir müssen uns einfach anhören, glaube ich. Die ist super. Yatırır adamı hop falakaya Dere gibi akan dertte yüzeriz Uçuyoruz evet çünkü güzel istikrarlı hayal hakikattir Ölüm var mı yoksa bir rüya mı Derdim derdine ortak olsun Aşk şarabın düşle donsun Rock'n'roll istikrarlı hayal hakikattir Ölüm var ve bu bir rüyadır Thank you. Rock'n'Roll istikrar mı hayal hakikati? Ölüm var ve bu bir rüyadır. Derdin derdine ortak olsun. Salla ve hayat rock'n'roll. Okay, das war's dann für heute. Und guten Rutsch, oder? Oder sowas sagen wir sonst? Keine Ahnung. Okay, bis zum nächsten Mal.